Der folgende Morgen war schwül und dunstig. Die Sonne erhitzte die Luft, klarte aber den Tag nicht auf. Ich zog ein kurzärmeliges Hemd an und fragte Mutter, wie ich am besten nach Griesheim käme. Aber auch sie war nie zuvor in Griesheim gewesen. Erst in der Straßenbahn erfuhr ich vom Schaffner, dass ich am Bahnhof in die Linie 14 umsteigen musste. Die Linie 14 war eine ruhige Vorortbahn. Die Leute saßen still auf ihren Holzsitzen und hielten mit einer merkwürdigen Starre ihre Fahrscheine in den Händen. In den Kurven schwankten die Fahrgäste, die nur einen Stehplatz hatten ergattern können, elegant wie Schlingpflanzen hin und her. Griesheim war die Heimat von Tausenden von Arbeitern, die in einer nahen Chemiefabrik beschäftigt waren. Seit Minuten fuhr die Bahn an endlosen Reihen von dunkelroten bis schwarzen Backsteinhäuschen vorbei. In einem dieser Häuschen wohnte der Rentner Erich Wagenblass. Der Schaffner rief: »Nächster Halt, Griesheim.« Die Bahn drosselte ihr Tempo, ich machte mich zum Aussteigen bereit. Da rief ein Kind in den Wagen: »Nächster Halt, Griesbrei.« Ringsum erhob sich Gelächter, das rasch abklang. Die Leute schauten hinaus auf das Einerlei von kleinen Häusern, Garagen und Nutzgärten. Es war, als würden sie erst in diesen Augenblicken merken, dass sie vielleicht wirklich in einem großen Griesbrei lebten. Wahrscheinlich war es deswegen totenstill, als die Bahn hielt und ein paar Leute ausstiegen. Das Häuschen des Ehepaares Wagenblass musste ich nicht lange suchen. Frau Wagenblass öffnete mir die Haustür. Sie trug ein groß geblümtes Kleid von der Art, von der auch Mutter zwei hatte. Riesige blaue Blumen zogen sich über ebenso riesige Brüste hin und verschwanden dann undeutlich auf dem Rücken. Frau Wagenblass gab mir die Hand und verbeugte sich wie eine Schülerin. Herr Wagenblass trat seitlich aus einer Tür hervor und verbeugte sich ebenfalls. Über seine rechte Gesichtshälfte huschte ein Zucken. Frau Wagenblass sagte: »Mein Mann hat nur noch ein Drittel seines Magens, müssen Sie wissen.« »Ah so«, machte ich. Der Rentner führte mich in die Wohnstube. Es war ein niedriger, mäßig großer Raum, der gleichzeitig Küche und Wohnzimmer war. Frau Wagenblass bat mich, Platz zu nehmen. Sie verließ den Raum und brachte Pflaumenkuchen und Kaffee herbei. Herr Wagenblass zeigte einen etwa einen Meter hohen Eiffelturm, der tatsächlich ganz und gar aus Streichhölzern erbaut war. Das Modell war auf einem Schreibtisch abgestellt, dicht neben einem Fernsehapparat. »Ah«, machte ich anerkennend. »Dazu habe ich 1500 Arbeitsstunden benötigt«, sagte Wagenblass. Ich notierte die Zahl. »Rund 50 Tuben Uhu sind dabei draufgegangen«, sagte der Rentner. Auch diese Zahl notierte ich. »Allerhand«, sagte ich. »Jetzt raten Sie mal«, sagte Wagenblass, »wie viel Streichhölzer ich für den Eiffelturm gebraucht habe.« Frau Wagenblass sagte: »Als nächstes wird er den schiefen Turm von Pisa nachbauen.« »Fantastisch«, sagte ich. »Ein Kollege hat ihm 100 Mark geboten für den Eiffelturm«, sagte Frau Wagenblass. 100 Mark«, wiederholte Wagenblass halb empört. »So etwas gibt man doch nicht her«, sagte Frau Wagenblass, »nicht einmal für 1000 Mark.« Ich notierte treuherzig: »Er verkauft den Eiffelturm nicht, nicht einmal für 1000 Mark. Die Ehefrau pflichtet ihm bei.« »Was glauben Sie«, wiederholte er, »wie viel Streichhölzer habe ich für den Eiffelturm verwendet? 1000? 2000? 3000?« »1000 vielleicht?«, fragte ich. »Ha«, machte Wagenblass, »weit daneben. Schätzen Sie noch mal.« Sein Versuch, mit mir eine Art Fernsehquiz zu veranstalten, reizte meine Überheblichkeit. Ratlos sah ich Frau Wagenblass an. Vielleicht würde sie mir helfen. Aber auch sie wartete auf meinen zweiten Versuch. »Haben Sie den Eiffelturm an Ort und Stelle studiert oder haben Sie nach Abbildungen gearbeitet?«, fragte ich. »An Ort und Stelle?«, sagte Wagenblass. Frau Wagenblass kicherte. »Sie meinen, ob ich in Paris war?« Wagenblass lachte. »Wo denken Sie hin? Auch als Rentner bleibt man sauber.« Nach dieser Antwort hörte ich auf, das Gefühl meiner Überheblichkeit zu bekämpfen. Ich hörte Wagenblass nur noch mit einem Ohr zu. Seine schlichten Gedanken waren durchschaut noch ehe er sie gedacht hatte. Wenig später klingelte es. Frau Wagenblass öffnete die Wohnungstür. An seiner Stimme erkannte ich den Fotografen Hassert. Er hatte heute seinen Angebertag. 4 Kameras hingen neben und übereinander vor seiner Brust. Hassert grüßte in die Runde und legte umständlich seine Kameras auf dem Tisch ab. Frau Wagenblass war eingeschüchtert und räumte den Pflaumenkuchen weg. Hassert tat, als müsste er prüfen, welche Kamera für diesen Raum am besten geeignet war. Ich hatte nichts gegen das Getue des Fotografen einzuwenden, im Gegenteil. Seit Hassert im Raum war, fiel nicht mehr auf, dass ich keine weiteren Fragen stellte. Wagenblass hielt das Fotografiertwerden für die Fortsetzung des Interviews. Er war völlig verblendet davon, dass gleich 2 Presseleute mit ihm beschäftigt waren. Um meine Überheblichkeit abzustillen, stellte ich mir Herrn Wagenblass eine Weile als Hund vor. Wie schön wäre es gewesen, wenn in dieser Wohnung ein Hund gewohnt hätte, der mich mit seiner Hundefrau empfangen und mir dann den von ihm gebastelten Eiffelturm gezeigt hätte. Dann hätte ich meine Bewunderung gewiss nicht verhehlen können. Gemessen am Ungeschick eines Hundes wäre der Nachbau des Eiffelturms eine absolut staunenswerte Leistung gewesen, die sogar von der Weltpresse hätte beschrieben werden müssen. »Herr Wagenblass«, fragte ich leise in mir, »warum sind Sie kein Hund geworden? Dann wären Sie berühmt, in aller Welt.« Die Hundefantasie vertrieb immerhin meine schlechte Laune. Ich sah jetzt dabei zu, wie Hassert den Rentner und seinen Eiffelturm postierte und dann fotografierte. Mal mit Ehefrau, mal ohne. Mal mit Zündhölzern, mal ohne. Ich nahm mir vor, die Einzelheiten des Raumes nicht zu genau zu betrachten. Der Anblick des Tropfenfängers an der Kaffeekanne verursachte mir Übelkeit. Es war ein ekliger Gummipfropfen, der mit 2 Flitschen am Griff der Kanne befestigt war. Wenn mir der Ekel zu nahe kam, flüchtete ich schnell zu meiner Hundefantasie. Gerade flüsterte ich Herrn Wagenblass zu, wenn Sie ein Hund wären, wüssten Sie nicht, was ein Tropfenfänger ist. Ich wartete ruhig, bis Hassert fertig war. Frau Wagenblass forderte uns auf, Kaffee zu trinken und Pflaumenkuchen zu essen. Aber Hassert und ich spielten ihr die Nummer gehetzter Reporter vor, gegen die sie machtlos war. Nach etwa einer Viertelstunde hatte der Fotograf die Bilder im Kasten, wir verabschiedeten uns. Hassert nahm mich im Auto mit, wofür ich dankbar war. Gegen 12.30 Uhr traf ich in der Redaktion ein. Herdegen wollte über den Streichholzbastler 40 Zeilen. Der Eiffelturm von Herrn Wagenblass war mein letzter Auftrag während der Urlaubsvertretung. Am Wochenende würde ich noch einmal Sonntagsdienst machen, am darauffolgenden Montag würde ich wieder Lehrling sein, jedenfalls zunächst. Statt mich einer Entscheidung zu nähern, ob ich Herdegens Angebot annehmen sollte oder nicht, hatte ich immer öfter Schweißausbrüche. Ich gestand mir ein, dass meine anfängliche Begeisterung für die Zeitungsarbeit stark gelitten hatte. Prompt fürchtete ich mich davor, dass die Armseligkeit des Bastlerlebens, in dem ich sie beschrieb und gleichzeitig verheimlichte, zur Armseligkeit meines eigenen Lebens wurde. Zum ersten Mal saß ich längere Zeit vor einem leeren Blatt und fand keinen ersten Satz. Aus Not flüchtete ich noch einmal zu meiner Hundefantasie. Der Hund Wagenblass aus Griesbrei hat mit 7,5 Streichhölzern ein erstklassiges Hundedenkmal gebaut. Weitere hündische Sätze fiel mir nicht ein. Angst beschlich mich, dass ich die Freude am Schreiben verloren haben könnte. Fräulein Weber erschien in meinem Zimmer und wies mich mit 2 niedlichen Sätzen auf viele neue Sommersprossen auf ihrer Nase hin. Wieder beschuldigte ich mich der Überheblichkeit. Ich stand auf, schaute im Duden nach, was dort unter Hochmut zu finden war. Ich las Hochmut, Eingebildetheit, Dünkel, Arroganz. Ich dünke mich, ich habe eine hohe Meinung von mir, ich halte mich dafür. Ich setzte mich wieder vor das leere Blatt. Eine hoffnungslose Stimmung kam über mich. Ich war doch erst 18 Jahre alt und hatte schon einen solchen Riss im Denken. Ein Weiterleben mit dem Riss des Hochmuts schien mir unmöglich. Wenig später erinnerte ich mich an die tote Linda. In der Leere meines überheblichen Schädels entdeckte ich eine Schmerzbrücke zwischen dem Streichholzbastler und ihr. Mir fiel ein, dass Linda während des Jekami-Abends stark geraucht hatte und dass sie die abgebrannten Zündhölzer in die Zündholzschachtel zurückgesteckt hatte. Das Einschieben der gebrauchten Zündhölzer wurde zur letzten Erinnerung. Nein, es kam noch eine allerletzte dazu. In den Augenblicken, als ich ihre schwärzlich angekokelten Fingerspitzen sah, hatte ich mir gewünscht, Linda möge mich umarmen und mein Hemd beschmutzen, so dass ich mindestens bis zum nächsten Morgen ein Zeichen ihrer vorgestellten Heftigkeit hätte. Jetzt konnte ich den Artikel über den Streichholzbastler erst recht nicht schreiben. Ich nahm wagenblass übel, dass ausgerechnet er mich an Linda erinnert hatte. Die Buchhaltung rief an und sagte, dass meine Abrechnung fertig sei. Ich war dankbar für die Unterbrechung und ging zur Kasse ins Erdgeschoss. Für meine redaktionelle Arbeit während der Urlaubsvertretung erhielt ich eine Pauschale von 600 Mark in bar. Das Zeilenhonorar für die Artikel, die ich in den letzten 3 Wochen geschrieben hatte, wurde extra verrechnet und einen halben Monat später auf mein Konto überwiesen. Ich blieb eine Weile im Kassenraum sitzen und gewöhnte mich an das Geld in meiner Brieftasche. Zu meiner neuen Situation gehörte offenbar, dass ich jederzeit von einem Schmerz überfallen werden konnte. Es war kein wuchtiger Schmerz, der mich hätte umwerfen können, sondern ein schwächlicher, vager Schmerz, der sich wie ein Belag auf das Leben senkte. Aus Langeweile las ich den Spielplan des Stadttheaters, der im Kassenraum aushing. Die Titel der meisten Stücke und Opern, die hier angekündigt waren, hatte ich nie zuvor gehört oder gelesen. Morgen am Samstagabend wurde ein Stück mit dem Titel »Blick zurück im Zorn« von John Osborne gespielt. Ich kannte weder Stück noch Autor, aber der Titel gefiel mir. Ich beschloss, morgen Abend ins Theater zu gehen. Der Kassier packte ein Wurstbrot aus und verzehrte es mit langsamen Bewegungen. Ich hörte es gern, wenn er mit dem Handrücken über seine Bartstoppeln fuhr. Der Beschluss, am Samstagabend ins Theater zu gehen, erleichterte mich. Nach ein paar Minuten ging ich in mein Zimmer zurück und setzte mich erneut vor die Schreibmaschine. In absolut arroganter, dünkelhafter Schnelligkeit hämmerte ich 40 Zeilen über Erich Wagenblass in die Maschine. Am Samstagabend kaufte ich mir für 12 Mark eine Eintrittskarte für das Stadttheater. Ich saß in der 2. Reihe, fast in der Mitte. Das Stück »Blick zurück im Zorn« begeisterte mich von der ersten Minute an. Jimmy Porter, die Hauptfigur, redete gegen die Dummheit und Trägheit der Leute und wurde dabei bitter und wütend. Dabei sagte Jimmy Porter nichts Neues. Im Gegenteil, mehr als die Hälfte seiner Sätze hatte ich selbst schon gedacht oder gesagt, viele von ihnen mehrmals. Aber weil das Oftgesagte auf einer Bühne ausgesprochen wurde, erschien es wieder neuartig und sogar alarmierend. Die Zuschauer sahen sich untereinander beglückt in die Augen. Sie waren erregt darüber, dass ihnen ein Theaterstück half, sich endlich für die Probleme zu interessieren, von denen sie sich im wirklichen Leben nur gelangweilt fühlten. Es war, als sei das Theater ein Ort, an dem sich die Menschen eingestehen durften, dass sie das Leben oft nicht verstanden, es nicht einmal hinreichend überblickten. Diese stummen Geständnisse der Zuschauer gefielen mir fast noch besser als das Stück. Von mir aus hätte Jimmy Porter 2 oder 3 Stunden lang ohne Unterbrechung weiterschimpfen können. Aber leider gab es nach dem 2. Akt eine Pause von fast 20 Minuten. Die durch ihre Geständnisse festlich gestimmten Zuschauer verliefen sich im Foyer und nickten sich freundlich zu. Ich kaufte mir ein Glas Sekt und betrachtete die Frauen, die an der Seite ihrer Männer standen und lächelten oder bedeutsam schwiegen. Wieder gefiel es mir nicht, dass ich allein war. Es gab auch junge Mädchen, die allein im Theater waren. Eines von ihnen hätte ich fast angesprochen, aber kurz zuvor trat ein junger Mann aus dem Hintergrund hervor und führte das Mädchen weg. Plötzlich erkannte ich unter den vielen dunkel gekleideten Herren den Prokuristen der Lehrfirma, an seiner Seite eine ältere Frau und ein junges Mädchen. Auch er erkannte mich, er nickte erfreut und überrascht und kam auf mich zu. »Herr Weigand«, rief er. Ich gab ihm die Hand und verbeugte mich. Darf ich Ihnen meine Frau und meine Tochter Ingrid vorstellen?« Ich begrüßte Frau und Tochter. Die Tochter hatte eine kleine, feuchte Hand, die mir gut gefiel. Der Prokurist nannte mich einen aufstrebenden jungen Mann, worüber ich nicht lachen musste. »Stellen Sie sich vor«, sagte er, »meine Tochter ist heute zum ersten Mal im Theater.« »Oh«, machte ich. »Und«, sagte ich, zur Tochter gewandt, »gefällt Ihnen das Stück?« Sie verzog kurz den Mund, brachte jedoch kein Wort hervor. »Wie hat Ihnen der Urlaub gefallen?«, fragte der Prokurist. »Oh, sehr gut«, sagte ich. »Wo waren Sie denn?«, fragte er. »In Schweden«, sagte ich. »Sehen Sie«, rief der Prokurist, »genauso habe ich Sie eingeschätzt. Alle Welt rennt nach Italien, aber Sie fahren nach Schweden.« Endlich lächelte die Tochter. »Und hatten Sie gutes Wetter?«, fragte der Prokurist. »Sehr gemischt«, sagte ich, »wie das in Schweden ebenso ist. Aber gelangweilt haben Sie sich nicht?« »Überhaupt nicht«, sagte ich. »Wenn es regnete, habe ich mich in meine Waldhütte gelegt und gelesen.« »Genau wie unsere Ingrid«, stieß der Prokurist hervor. Ich wunderte mich, wie leicht mir eine erfundene Urlaubsgeschichte von den Lippen ging und wie problemlos sie mir geglaubt wurde. Eigentlich wollte ich Ingrid fragen, welche Bücher sie schätzte, aber jetzt erzählte ihr Vater, dass Ingrid im vorigen Jahr sogar auf die Besichtigung der Gärten auf Capri verzichtet hatte, um allein im Ferienapartment lesen zu können. »Wie finden Sie das?«, sagte der Prokurist. Es war Ingrid sichtbar nicht recht, dass ihr Vater ihre persönlichen Urlaubsgeschichten preisgab. Sie brachte ein minimal verächtliches Lächeln zustande, das mich momentweise beeindruckte. Die Entdeckung ihres Unbehagens durch mich stiftete zwischen ihr und mir den Anflug einer Privatheit, von der der Vater nichts merkte. Ingrid gefiel mir. Ich litt bereits ein bisschen, weil ich mir vorstellte, ich würde wegen der Überpräsenz ihres Vaters nicht an sie herankommen können. Ingrid trug ein dunkles Taftkleid und halbhohe schwarze Schuhe. Sie hatte ein schmales, blasses Gesicht mit starken Augenbrauen und kleinen Ohren. Einmal öffnete sie ihr kleines Täschchen. Ich sah, dass nichts weiter darin war als ein weißes Taschentuch und ein winziger Spiegel. So stellte ich mir eine Studentin vor, die sich mit der Transzendenz des Ego und solchen Sachen beschäftigte. Ich hatte, wenn ich von Linda einmal absah, bis zu diesem Zeitpunkt nur ein paar Sekretärinnen und Verkäuferinnen kennengelernt, weil leicht an sie heranzukommen war. Es genügte, sich am Abend ein paar Mal vor ein Schaufenster zu stellen und einer der Verkäuferinnen im Inneren des Geschäftes beim Arbeiten zuzuschauen. Die meisten Mädchen erkannten schnell, dass die Blicke ihnen galten, und viele von ihnen schauten interessiert zurück. Danach genügte es, eine oder zwei Wochen später nach Feierabend am Angestelltenausgang zu warten und eines der Mädchen anzusprechen. Viele ließen sich gern nach Hause begleiten und wiesen den Wunsch nach einer Verabredung nicht zurück. Auf diese Weise hatte ich, teilweise noch als Schüler, eine Pelzverkäuferin, eine Drogistin und eine Schuhverkäuferin kennengelernt. Allerdings ging mein Interesse an diesen Mädchen genauso schnell zurück, wie es entstanden war. Oft war ich froh, wenn wir an der Haustür angelangt waren und ich mich verabschieden durfte. Jetzt war eine neue Situation eingetreten. Ich stand noch immer unmittelbar vor Ingrid und konnte mich doch nicht mit ihr verabreden, weil ihr Vater mein Vorgesetzter war. Es kam noch schlimmer. Der Pausengong ertönte. Der Prokurist fasste Frau und Tochter an den Armen und führte sie zurück in den Zuschauerraum. Von Ingrid hatte ich nicht das kleinste Anzeichen dafür erhalten, ob sie eine Annäherung von mir wünschte oder nicht. Am Montagmorgen bildete ich mir ein, dass unser zufälliges Zusammentreffen im Theater die Art des Kontakts zwischen dem Prokuristen und mir verändert hatte. Ich glaubte, nachdem der Prokurist mir ein paar Familienanekdoten erzählt hatte, könnte er mich nicht mehr mit seiner Schreibtischklingel zu sich rufen. Aber ich hatte mich geirrt. Kurz nach 9 Uhr, Frau Dieterle aus der Buchhaltung erklärte mir gerade die Hollerithmaschinen, hörte ich die Klingel. Auch Frau Dieterle war darüber verärgert. Trotzdem musste ich sie stehen lassen und ins Zimmer des Prokuristen eilen. Der Prokurist zupfte sich an der Nasenspitze und bat mich, Platz zu nehmen. Immerhin, Das war neu. Bis zu diesem Tag hatte ich mir seine Mitteilungen im Stehen anzuhören. »Wir brauchen Sie in Halle B«, sagte der Prokurist, »aber nicht mehr am Sackkarren, sondern als Vorarbeiter. Sie werden in Zukunft zusammen mit den Vorarbeitern Tentbrink, Keindl und Steinbrenner den gesamten Verladebetrieb leiten. Sie wissen ja schon ungefähr, wie das geht.« Ich nickte. »Sie besorgen sich frühmorgens die Ladelisten, dann gehen Sie in die Arbeiterkantine und holen sich die Leute, die Sie zum Entladen brauchen. Ihre Hauptaufgabe ist, Sie müssen feststellen, ob sich die Sachen auf den Ladelisten auch tatsächlich in den Waggons befinden. Und Sie müssen den Arbeitern sagen, in welche Halle und auf welchem Platz Sie das Stückgut abstellen sollen. Das ist alles. Das haben Sie alles schon 100-mal gemacht.« »Stimmt«, sagte ich. »Am besten ist, Sie verständigen sich jeden Abend mit Herrn Graf darüber, wie viele Waggons am nächsten Morgen hereinkommen. Dann können Sie abschätzen, wie viele Leute Sie brauchen werden.« »Ja«, sagte ich. »Jetzt kommt etwas Neues. Passen Sie auf. Immer mal wieder haben wir zu wenig Verladearbeiter. Wenn Sie abends das Gefühl haben, dass am nächsten Morgen zu wenig Arbeiter da sein werden, gehen Sie morgens um 8 zur Außenstelle des Arbeitsamtes im Osthafen. Dort sitzen jeden Morgen eine Menge Tagelöhner herum. Unter Ihnen wählen Sie die Leute aus, die Sie haben wollen. Können Sie das?« »Ich hab's noch nie gemacht«, sagte ich. »Sie haben auf zwei Dinge zu achten«, sagte der Prokurist. »Erstens müssen die Männer jung und kräftig sein. Zweitens dürfen sie nicht angetrunken sein. Sie können das ganz leicht feststellen. Nähern Sie sich kurz den Gesichtern, dann wissen Sie Bescheid. Sie riechen, verstehen Sie?« »Ja«, sagte ich. »Sie brauchen mit den Männern nicht zu verhandeln. Es sind Tagelöhner. Wenn Sie jemanden haben wollen, drücken Sie ihm ein Blatt Papier in die Hand, auf dem unsere Adresse steht und die Höhe des Stundenlohns. Die Papiere kriegen Sie von mir. Wenn ein Tagelöhner mitgeht, muss er das Papier unterschreiben und es Ihnen zurückgeben. Das ist alles. Morgen früh werde ich die Arbeiter aussuchen. Ich möchte, dass Sie mitgehen. Ich will Sie mit den Einzelheiten vertraut machen und Ihnen den Chef der Außenstelle vorstellen. Am besten ist, Sie kommen morgen früh eine halbe Stunde eher, dann fahren wir zusammen los.« Der Prokurist erhob sich und presste die Lippen zusammen. Ich verstand, die Unterweisung war beendet, der Prokurist hatte wenig Zeit. Am folgenden Morgen erschien ich pünktlich um 7:30 im Büro. Der Prokurist saß schon im Auto und ließ mich einsteigen. Er fuhr sofort los. »Für die Entladung eines Waggons brauchen Sie ungefähr 2 Stunden, manchmal 2,5, je nachdem, wie schwer oder sperrig die einzelnen Stücke sind. Achten Sie darauf, dass Sie immer zu wenig Leute haben, niemals zu viel. Es darf nicht vorkommen, dass Arbeiter untätig herumstehen«, sagte der Prokurist. Ich hörte zu. Die Nähe des Prokuristen machte mir Beklemmungen. Ich kurbelte die Fensterscheibe ein bisschen herunter und beobachtete die Amseln. Ihre Frühschluchzer drangen aus den Büschen hervor und verklangen zwischen geparkten Autos. Ich wünschte mir, dass der Prokurist über seine Theatereindrücke redete. Dann hätte ich vielleicht nach Ingrid fragen können. Aber der Prokurist mied das Thema Theater. Auf einem Bahndamm rangierte eine Lok. Unter einer Eisenbahnbrücke standen ein paar Männer. Sie hielten kleine Bündel unter den Armen und rauchten. Etwa 200 Meter nach der Eisenbahnbrücke hielt der Prokurist das Auto an. »Das ist die Außenstelle«, sagte er und zeigte auf ein zementfarbenes, zweistöckiges Gebäude. »Je später Sie kommen, desto schlechter ist die Auswahl«, sagte der Prokurist.